Simon hatte wirklich mächtig Glück gehabt. Obwohl, eine dicke Gehirnerschütterung und jede Menge Prellungen sind auch nicht ohne. Gut, dass nicht noch mehr passiert war. Wie die luftleeren Reifen ihrer Räder hingen die vier Ventile in ihrem Hauptquartier herum und machten sich irgendwie doch Vorwürfe. Klar, Sim hatte Angst bekommen und den Kopf verloren, war durchgedreht. Aber ohne ihr Eingreifen säße er jetzt unverletzt in seinem Keller herum und würde sein 1000-Teilerad zusammenschrauben. Aber gut, dass es dieses aus vielen gestohlenen Teilen zusammengesetzte Fahrrad nie geben wird. Denn wenn Simon damit eine Fahrt gemacht hätte, hätte es noch schlimmer kommen können. Die vier Ventile beschlossen einstimmig, Sim im Krankenhaus zu besuchen und ihm die CD »Radfahren aber sicher«, die sie in der Schule bekommen hatten, zu schenken. Sie schwangen sich auf ihre Räder und machten sich auf den Weg zu Sim ins Krankenhaus.